An einem wolkig-windigen Herbstnachmittag fuhren die einstigen Freunde, beide im 50. Jahre, durch das beständig zwischen Licht und Schatten wechselnde Land den Städten ihrer Schülerzeit und Freundschaft entgegen. Knecht in gelassener Heiterkeit, sein Begleiter und Gast still, aber unruhig, zwischen Freuden des Wiedersehens und Trauer des Fremdgewordenseins zuckend. Am Ende dieses Tages saßen sie in Knechts Wohnzimmer allein beisammen, beinahe schon wieder in der alten Vertraulichkeit. Du hast mir heute einen Einblick in dein Amt und in dein Leben gegeben, Josef. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal gewesen, und auch du wirst mich hoffentlich einmal besuchen und sehen, wo ich zu Hause bin. Du weißt, ich stamme aus einer alten, um das Land verdienten und mit eurer Provinz befreundeten Familie, einer konservativen Familie von Gutsbesitzern und höheren Beamten. Doch sie, schon diese einfache Mitteilung stellt mich vor die Kluft, die dich von mir trennt. Ich sage Familie und glaube damit etwas Einfaches, Selbstverständliches und Eindeutiges zu sagen. Aber ist es denn das? Ihr von der Provinz habt euren Orden und eure Hierarchie, aber Familie habt ihr nicht. Ihr wisst nicht, was Familie, Blut und Herkunft ist. Ach, Plinio, magst du ein Abendländer, ich ein Chinese sein? Mögen wir verschiedene Sprachen reden, so können wir dennoch, wenn wir guten Willens sind, einander sehr viel mitteilen. Und außerdem, in früher Jugend waren wir Freunde, wurden getrennt und gingen sehr verschiedene Wege. Dann trafen wir uns wieder, das war damals bei diesem unglücklichen Ferienkurs. Du warst ein halber oder ganzer Weltmensch geworden. Ich ein etwas dünkelhafter und auf kastalische Formen bedachter Waldzeller. Und dieses enttäuschenden und beschämenden Wiedersehens haben wir uns heute erinnert. Du reiztest damals meine Nerven, wie ich die deinen. Ja, ich lehnte dich instinktiv ab, und nicht, weil du ein Weltkind warst, sondern weil du Anspruch darauf machtest, als Kastalier zu gelten. Und als du dann aber nach so vielen Jahren neulich wieder auftauchtest, war nichts mehr davon an dir zu spüren. Du sahst weltlich aus und sprachst wie einer von draußen. Und besonders fremd berührte mich der Ausdruck von Trauer, Kummer oder Unglück in deinem Gesicht. Es gab Zeiten, da habe ich zu euch Ordensleuten und Glasperlenspielern emporgeblickt, mit einer Verehrung, einem Minderwertigkeitsgefühl und einem Neid wie zu ewig heiteren, ewig spielenden und ihr eigenes Dasein genießenden, keinem Leid erreichbaren Göttern oder Übermenschen. Zu anderen Zeiten seid ihr mir bald beneidenswert, bald bemitleidenswert, bald verächtlich erschienen, kastrierte, künstlich in einer ewigen Kindheit zurückgehaltene, kindlich und kindisch in eurer leidenschaftslosen, sauber umzäunten, wohl aufgeräumten Spiel- und Kindergartenwelt lebend, wo man lebenslänglich artige, ungefährliche, unblutige Spiele spielt und jede störende Lebensregung, jedes große Gefühl, jede echte Leidenschaft, jede Herzenswallung sofort durch meditative Therapie kontrolliert, abbiegt und neutralisiert. Ist es nicht eine künstliche, sterilisierte, schulmeisterlich beschnittene Welt, eine Halb- und Scheinwelt bloß, in der ihr da feige vegetiert, eine Welt ohne Laster, ohne Leidenschaften, ohne Hunger, ohne Saft und ohne Salz? Eine Welt ohne Familie, ohne Mütter, ohne Kinder, ja, beinahe ohne Frauen. Das Triebleben ist meditativ gebändigt. Gefährliche, waghalsige und schwer zu verantwortende Dinge wie Wirtschaft, Rechtspflege, Politik hat man seit Generationen anderen überlassen. Feig und wohlgeschützt, ohne Nahrungssorgen und ohne viel lästige Pflichten führt man sein Drohnenleben und gibt sich, damit es nicht langweilig werde, eifrig mit allen diesen gelehrten Spezialitäten ab. Zählt Silben und Buchstaben, musiziert und spielt das Glasperlenspiel. Während draußen, im Schmutz der Welt, arme, gehetzte Menschen das wirkliche Leben leben und die wirkliche Arbeit tun. Ich sehe aus deinen Worten und höre es aus ihrem Ton, dass du noch immer das Herz voll Hass gegen uns hast und doch zugleich voll verzweifelter Liebe zu uns, voll Neid oder Sehnsucht. Doch sag, an deiner Traurigkeit, deinem Unglück oder wie wir es nennen mögen, ist Kastalien doch wohl nicht schuldig. Wären wir Castalia schuld, so wären deine Vorwürfe und Einwände gegen uns heute nicht immer noch dieselben wie in den Diskussionen unserer Knabenzeit. Der Magister erhob sich, ging zum Fenster und blickte nach oben, wo zwischen wehenden Wolken überall Streifen eines tiefklaren Nachthimmels zu sehen waren, voll von Sternen. Da er nicht sofort zurückkehrte, stand auch der Gast auf und trat zu ihm ans Fenster. Der Magister wies mit der Hand zum Himmel. Sieh, diese Wolkenlandschaft mit ihren Himmelsstreifen. Beim ersten Blick möchte man meinen, die Tiefe sei dort, wo es am dunkelsten ist. Aber gleich nimmt man wahr, dass dieses Dunkle und Weiche nur die Wolken sind. Und dass der Weltraum mit seiner Tiefe erst an den Rändern und Fjorden dieser Wolkengebirge beginnt und ins Unendliche sinkt, darin die Sterne stehen. Feierlich und für uns Menschen höchste Sinnbilder der Klarheit und Ordnung. Nicht dort ist die Tiefe der Welt und ihre Geheimnisse, wo die Wolken und die Schwärze sind. Die Tiefe ist im Klaren und Heiteren. Eine eigentümlich zuckende Empfindung, ungewiss ob Weh oder Glück, regte sich in Plinius Herzen. Und erlaube mir noch ein Wort. Ich möchte dir gerne noch etwas über die Heiterkeit sagen, über die der Sterne und die des Geistes und auch über unsere kastalische Art von Heiterkeit. Du hast eine Abneigung gegen die Heiterkeit, vermutlich weil du einen Weg der Traurigkeit hast gehen müssen und nun scheint dir alle Helligkeit und gute Laune und namentlich unsere kastalische seicht und kindlich, auch feige. Eine Flucht vor den Schrecken und Abgründen der Wirklichkeit in eine klare, wohlgeordnete Welt bloßer Formen und Formeln, bloßer Abstraktionen und Abgeschliffenheiten. Aber, mein lieber Trauriger, mag es diese Flucht auch geben? Mag es an feigen, furchtsamen, mit bloßen Formeln spielenden Kastalia nicht fehlen? Ja, sollten sie bei uns sogar in der Mehrzahl sein? Dies nimmt der echten Heiterkeit, der des Himmels und der des Geistes, nichts von ihrem Wert und Glanz. Diese Heiterkeit ist weder Tändelei noch Selbstgefälligkeit. Sie ist höchste Erkenntnis und Liebe, ist Bejahen aller Wirklichkeit, Wachsein am Rand aller Tiefen und Abgründe. Sie ist eine Tugend der Heiligen und der Ritter. Sie ist unstörbar und nimmt mit dem Alter und der Todesnähe nur immer zu. Sie ist das Geheimnis des Schönen. Und die eigentliche Substanz jeder Kunst. Jetzt aber sollst du in den Schlaf noch ein Ohr voll Musik mitnehmen. Der Blick in den Sternenhimmel und ein Ohr voll Musik. Er setzte sich und spielte behutsam, ganz leise, einen Satz aus einer Sonate von Purcell. Wie Tropfen goldenen Lichtes fielen die Töne in die Stille, so leise, dass man dazwischen noch den Gesang des alten laufenden Brunnens im Hofe hören konnte. Sanft und streng, sparsam und süß begegneten und verschränkten sich die Stimmen der holden Musik. Tapfer und heiter schritten sie ihren innigen Reigen durch das Nichts der Zeit und Vergänglichkeit, machten den Raum und die Nachtstunde für die kleine Weile ihrer Dauer weit und weltgroß. Und als Josef Knecht seinen Gast verabschiedete, hatte dieser ein verändertes und erhelltes Gesicht und zugleich Tränen in den Augen.